Die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der TVRK vom 24. Juni auf die Frage des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur in Bezug auf die Kritik des UN-Sicherheitsrates am Testschuss der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete der TVRK wurde am 30. Juni im Sicherheitsrat der UNO als offizielles Dokument Nummer S 2016 575 verteilt.